deutsches Märchen. Das Pferd und der Esel. Es war einmal in einer alten Hütte am Fluss, da lebte ein Wäscher mit seinem Pferd und seinem Esel. Oh, heute war so ein langer Tag. Ich bin so müde. Wovon bist du so müde? Ich bin es, der die ganze Last tragen muss. Du trägst nur den Herrn. Komm schon, hör auf zu jammern und geh schlafen. Gute Nacht. Was der Esel sagte, war wahr. Jeden Morgen nahm der Wäscher die gewaschenen Kleider mit zu den nahegelegenen Dörfern und brachte Wäsche, die gewaschen werden musste, zurück. Wenn er weit gehen musste, würde er selbst das Pferd reiten und die gesamte Ladung an Kleidung auf den Esel legen. Der arme Esel hatte tatsächlich ein hartes Leben. Irgendwelche Wäsche heute, mein Herr? Oh, gut, dass du kommst. Mein Bruder kam gestern mit seiner Frau und seinen Kindern. Es gibt reichlich Wäsche zu waschen. Kein Problem, mein Herr. Ich werde alles bis morgen erledigt haben. Danke. Haben Sie heute Wäsche, gute Frau? Meine Enkelkinder sind über die Ferien gekommen. Sie spielen den ganzen Tag und ihre Kleidung wird so schmutzig. Ich muss dir sagen, dass du sehr viel zu waschen haben wirst. Kein Problem, gnädige Frau. Ich werde alles bis morgen erledigt haben. Haben Sie heute Wäsche, gute Frau? Ich habe gestern etwas geputzt und alle meine Vorhänge müssen gründlich gewaschen werden. Kannst du sie bitte morgen fertig haben? Kein Problem, gnädige Frau. Ich werde alles bis morgen erledigen. Und so ging der Wäscher von Tür zu Tür und sammelte die Wäsche für jeden Tag. Es schien, als hätte jeder Gäste oder eine Party oder etwas zu reinigen. Er lud die ganze Last auf den armen Esel. Oh, es gibt heute viel zu viele Pakete. Ich weiß nicht, wie ich sie auf dem Rücken des armen Tieres balancieren soll. Ich muss neben dem Esel herlaufen und ihn im Auge behalten. Ich will nicht, dass eins auf dem Weg herunterfällt. Also, anstatt sein Pferd zu reiten, ging der Wäscher neben dem Esel her. Der arme Esel kämpfte, um zu gehen. Seine Ladung war so schwer, dass er Angst hatte, er könnte fallen. Der Tag wurde heißer und der Wäscher war müde. Meine Güte, es ist ein heißer Tag und das ganze Laufen macht mich müde. Das auch an einem Tag, an dem wir so viel zu tun haben. Aber wir müssen uns unbedingt eine Weile ausruhen. Hey, Pferd! Was gibt es? Bitte, heute ist meine Last so schwer, dass ich mich fühle, als würde mein Rücken zerbrechen. Hilf mir, sie zu tragen. Heute reite ich dich sogar der Meister nicht. Bitte, nimm etwas von meiner Last. Kannst du? Ganz und gar nicht. Mein Job ist, den Herrn zu tragen. Deine Aufgabe ist das Tragen der Last. Schlicht und einfach. Mein armer Freund, es tut mir so leid, Marumpel. Ich hätte dich nicht so beladen sollen. Warum habe ich nicht einen Teil davon auf das Pferd getan? Es tut mir leid.